Electric Kingdom. Mensch, schon lange keine Electric Kingdom Folge mehr veröffentlicht. So beginnen ganz viele Electric Kingdom Folgen. Das ist aber eigentlich ein gutes Zeichen für euch, weil ihr dann wisst, dass Chris, Pocho und ich regelmäßig vier Ecken, zwei Elfer, WhatsApp oder ja auch MMA Radio aufnehmen. Electric Kingdom ist ja mehr oder weniger nur so mein Methadon, wenn Chris und Pocho keine Zeit haben, nutze ich diese Plattform, um über Sachen zu reden, die mich ja einfach so tangieren, sage ich jetzt mal. Aktuell tangiert mich übrigens meine Katze, mein Kater, der Kater Olaf, der das Bad als Partyhochburg entdeckt hat und jetzt hier seine ganz eigene Weihnachtsfeier feiert. So, heute möchte ich über Steve Jobs reden. Den Film habe ich schon, also vor Wochen gesehen, es ist ewig her. Ich habe den an dem Tag gesehen, als ich den letzten Electric Kingdom Post veröffentlicht habe und habe bislang einfach die Zeit nicht gefunden, darüber zu sprechen. Der Film wird ja insgesamt doch sehr, sehr gut bewertet. Ich persönlich fand ihn nicht ganz so prall. Also jetzt mit ein bisschen Abstand geht's schon eher. Jetzt muss ich hier einschreiten. Ja, Olaf? Der Duschvorhang muss nämlich dranbleiben. Jetzt mit ein bisschen Abstand bin ich dem Film dann schon wieder ein bisschen positiver zugewandt. Manchmal muss man Dinge auch einfach sacken lassen. So im ersten Moment war ich eher, ja, enttäuscht, muss man ganz ehrlich sagen. Was man hier macht bei diesem Biopic ist, man hangelt sich an den berühmten Keynotes von Steve Jobs, von Szenario zu Szenario, was eigentlich gar nicht so dumm ist. Ja, also man kriegt so ein bisschen die Entwicklung von Steve Jobs mit und man kriegt auch so ein bisschen überhaupt die technische Weiterentwicklung mit und man erinnert sich dann vielleicht auch an irgendwie den ersten iMac oder das iPhone. Das ist ganz okay. Aber eigentlich würde mich persönlich viel mehr interessieren, was hinter der ganzen Gedankenwelt von Steve Jobs steht. Warum er so ist, wie er ist. Warum er so akribisch arbeitet. Warum er so perfektionistisch ist. Warum ihn alle so anbeten, also von seinen Mitarbeitern auch. Letzten Endes, ich weiß gar nicht, wer das mal gesagt hat. Ich glaube, er selber, dass er im Endeffekt nur ein Dirigent eines Orchesters ist. Sprich, was nützt es dir, wenn du der beste Flötenspieler bist, aber nicht in einem tollen Orchester mit einem tollen Dirigenten spielst? Also wenn du halt praktisch nur für dich zu Hause in der Garage rumpfeifst, interessiert das halt keine alte Sau. Und Steve Jobs hat die Gabe, diese Genies zu vereinen und das Maximum rauszuholen. Also das wird jetzt nicht unbedingt nur durch den Film klar, sondern es ist eigentlich schon immer klar gewesen, kann man fast schon sagen, wenn man halt sieht, was er alles so in die Wege geleitet hat. So ein kreativer Denker auf so einer großen Bühne fehlt uns eigentlich zurzeit so ein bisschen. Vielleicht ist Elon Musk da jemand, der in eine ähnliche Richtung vorstößt, der mich persönlich auf jeden Fall ähnlich beeindruckt wie damals Steve Jobs. Aber zurück zum Film. Vielleicht mal was zu Michael Fassbinder, der ja den Steve Jobs verkörpert. Macht er okay. Gibt's gar nicht viel zu kritisieren. Macht er ganz okay. Aber das Problem, was ich habe, man versucht halt, einen top durchtrainierten, schönen Mann darzustellen. Und das gefällt mir schon wieder nicht so richtig. Nicht, weil ich jetzt sage, Steve Jobs sei nicht durchtrainiert und nicht schön oder sonst irgendwas. Aber das ist wieder so, ist halt Hollywood, ja, also sagen wir mal ganz ehrlich, dafür steht eigentlich nicht Steve Jobs. Also mir hätte es, glaube ich, besser gefallen, wenn man einen normalen oder normal aussehenden, unbekannten Schauspieler nimmt, der diese Rolle ausfüllt, weil für mich als Zuschauer steckt da zu viel Michael Fassbinder mit in der Rolle. Also kann man das irgendwie nachvollziehen, was ich damit meine? Also ich schaue den Film und sehe, dass Michael Fassbinder Steve Jobs sein möchte. Kate Winslet finde ich wieder mal hervorragend, die spielt auch mit. Kate Winslet ist für mich immer wieder eine Wonne anzusehen. Und also das meine ich jetzt zum einen natürlich, weil sie sehr attraktiv ist, aber auch zum anderen, weil sie aus meiner Sicht eine der besten Schauspielerinnen ist, die wir heutzutage haben. Also phänomenale Frau. Seth Rogen spielt Woz, also Steve Wozniak. Ich weiß nicht, ob Steve Wozniak sich hätte gerne von Seth Rogen spielen lassen. Da müsste man ihn mal fragen, was er davon hält. Denn ich finde irgendwie, dass Seth Rogen hier einfach wieder ein Name ist, der da reingesteckt wurde, um einen weiteren Namen auf dem Filmplakat drucken zu können, den die Leute kennen. Auch hier, Seth Rogen spielt halt Steve Wozniak. Und ich habe immer das Gefühl, dass irgendwo eine Pointe gleich kommen muss. Das funktioniert bei mir nicht. Ich warte jedes Mal auf die Pointe und vor allem, wenn er dann so einen Nerd spielt wie Steve Wozniak, da warte ich halt wirklich ständig auf die Pointe. Also ich kann das dann nach einer gewissen Zeit dann auch wieder extrahieren und kann den Film gucken und kann das so ein bisschen vergessen. Aber es gibt manchmal so Momente, da bietet sich eine Pointe an und dann denke ich mir halt immer so, ja mach sie doch. Aber natürlich macht er sie nicht. Und es wirkt für mich halt, als ob Seth Rogen mit Michael Fassbinder irgendwie so eine Saturday Night Live Geschichte da aufziehen möchte oder so. Teilweise. Ja, ich muss das einschränken. Aber ja, vielleicht gehe ich da zu kritisch ran. Ich weiß es nicht. Und das alles führte im ersten Moment auch dazu, dass ich dachte, das ist einer der schlechtesten Filme, die ich in den letzten Wochen gesehen habe. Ja, also da hat für mich immer irgendwas gefehlt. Es wirkte alles ein bisschen gewollt. So kann ich es mal auf den Punkt bringen. Ich habe zunächst dem Film 5 von 10 Popcornrollen, die ich ja hier eingeführt habe, Popcornrollen, gegeben. Und mittlerweile würde ich sagen, ich gebe ihm 6 von 10. Das ist immer noch deutlich weniger, als die meisten Filmkritiker und auch IMDb-User diesem Film zusprechen. Aber ich bin ganz ehrlich, ich habe viel, viel bessere Filme gesehen. Ein guter Film ist für mich eine 7. Und dann ist ein okayer Film eine 6 und da würde ich diesen Film kategorisieren im Bereich eines okayen Films. Also kann man sich angucken auf DVD oder auf Netflix, aber ins Kino muss man für diesen Film definitiv nicht gehen.